Maul und sperr deine Ohrenklappen auf. Ich trommle, weil viele Tausende hinter mir herkommen, damit sie den Weg wissen. Aufwachen, ihr Vollpässe! Steht auf, ihr dummen Riesenkerle! Diese Zwergenmenschen sind ein hinterlistiges Volk. Und in der Dunkelheit niemanden sehen. Trommler, wach auf. Jeder hat einen Hammer aus Stahl. Jeder hat einen Hammer aus Stahl. Jeder hat einen Hammer aus Stahl. Einen goldenen Louisdor und eine Bouteille Schnaps. Und eine Bouteille Schnaps. In einer halben Stunde bin ich auf dem Platz. Den Verstand verloren. Aber ich bin doch ganz nüchtern. Jemand soll rausgehen und das Spielen verbieten. Also, wer ist dafür? Den Verstand verloren. Halt das Maul, das ist meine Sache. Ich habe mit dem Hasen um einen goldenen Louisdor und eine Bouteille Schnaps gewettet. Hast du den Verstand verloren? Resümiert nicht in Männergeschäfte. Soll dir eine Lehre sein.